deutsche Welt. Die Melodie reicht mich ferne, jeder von uns hört sie so gerne. Von Liebe singt es euch, von Treue singt es euch. Und es wird nie verklingen, dann wird es ewig singen. Flieht auf die Zeit, dass sie bleibt in ihr.